Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Rückblick Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Die traurige Chronik eines Lehrstücks über Lobbyismus. 29.12.2012. Kaum ein Thema hat die Medienwelt in den letzten Monaten so intensiv beschäftigt wie das geplante Leistungsschutzrecht für Presseverlage. Ausgenommen die Presselandschaft selber. Die betroffenen Redaktionen zeigten kaum Flagge im Streit um Sinn und Unsinn der Gesetzesänderung und stiegen erst spät in die Diskussion ein. In der medienaffinen Öffentlichkeit gilt dies als ein Resultat der Lobbyarbeit, die hinter der Idee des Leistungsschutzrechts steht. Für die Piratenpartei Deutschland, die sich im Kampf gegen Lobbyismus und gegen das Leistungsschutzrecht stark engagiert, ist das Jahresende der Anlass, die Jahreschronik des Lobbyismus am Beispiel des Leistungsschutzrechts nachzuzeichnen. 13. Juni 2012. Plötzlich ist er da, der erste Gesetzentwurf zum Leistungsschutzrecht für Presseverlage, LSR. Obwohl diese Idee bereits 2009 in den Koalitionsvertrag aufgenommen wurde, nahm das Thema erst in diesem Jahr an Fahrt auf. Die Zeit ist günstig für die Verlagslobby, die die Gesetzesänderung einfordert. Die Botschaft, eine große amerikanische Suchmaschine würde ungebeten hart erarbeitete Leistungen der Verlage klauen, scheint im Lichte der gegenwärtigen Datenschutzkritik an amerikanischen Internetdiensten glaubhaft. Gewerbliche Nutzer sollten zukünftig kostenpflichtige Lizenzen erwerben, um auch nur kleinste Presseerzeugnisse zu veröffentlichen. Lizenzpflichtig sollten Überschriften, Bilder und Textausschnitte sein. Das Bundesjustizministerium scheint sich der Rechtsunsicherheit und Auswirkungen auf die Medienvielfalt nicht bewusst zu sein. 27. Juli 2012. Nach heftigen Protesten, die vorrangig auf die Lizenzpflicht gewerblicher Nutzer abzielten, erscheint ein korrigierter Entwurf, der ausschließlich Anbieter von Suchmaschinen zum Lizenzerwerb verpflichten soll. Blogger, sonstige Wirtschaftsunternehmen, Rechtsanwaltskanzleien oder private und ehrenamtliche Nutzer werden explizit von der Lizenzpflicht ausgenommen. Die Verlagswirtschaft, vertreten durch Christoph Käse vom Axel Springer Verlag, zeigt sich mit dieser Korrektur unzufrieden. Käse nennt die Beschränkung auf Suchmaschinen unakzeptabel. 29. August 2012. Schließlich erscheint der dritte und bis heute aktuelle Entwurf, der die Lizenzpflicht für Presseerzeugnisse für Suchmaschinen und Aggregatoren vorsieht. Der bisherige Protest mit Warnungen vor weitreichenden Kollateralschäden für Wirtschaft, Medienvielfalt und Netzstruktur wird im Bundesjustizministerium in dieser Korrekturschleife nicht weiter berücksichtigt. Die Änderungswünsche der Verlagsindustrie hingegen finden Niederschlag. 12. September 2012. Die E-Petition der Piratenpartei Deutschland gegen das Leistungsschutzrecht wird veröffentlicht. Die vierwöchige Mitzeichnungsfrist beginnt. Inzwischen wird das LSR im Netz breit diskutiert. Fürsprecher gibt es jedoch nur vereinzelt. Sie sind in der Verlagsindustrie angesiedelt oder Kabinettsvertreter. Eine Ablehnung des LSR ist in den Online-Debatten deutlich zu erkennen. 10. Oktober 2012. Die E-Petition erreicht trotz breiter Ablehnung des Themas nicht das Quorum, um den Petenten Bruno Kramm Rederecht im Petitionsausschuss zu ermöglichen. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das Thema ist sperrig und die Argumente gegen die einfache, aber unwahre Botschaft des Inhalteklaus bedürften ausführlicher Erläuterungen. Der Petitionstext ist zu kompliziert formuliert. Parteipolitisches Lagerdenken hemmt die Teilnahme trotz inhaltlicher Zustimmung. Ebenso sind viele Gegner überzeugt, das LSR würde sowieso nicht durchgesetzt oder keine Wirkung zeigen. Die Verlagslobby erklärt den formalisierten Protest der Netzgemeinde als gescheitert. Zweifel an Zusammenhalt und Einfluss der Netzgemeinde werden debattiert. 12. Oktober 2012. Die Proteste verstummen nicht. Dennoch spricht der Bundesrat, der bei der Gesetzesänderung nicht zustimmungspflichtig ist, unter rot-grüner Mehrheit seine Empfehlung für das LSR aus. 27. November 2012. Google startet eine Online-Kampagne gegen das LSR und fordert Bürger auf, sich an ihre Abgeordneten zu wenden, damit sie gegen das LSR stimmen. Die Kampagne wird ebenfalls öffentlich stark diskutiert. Die Gegner des LSR sind eindeutig in der Überzahl, vermögen sich jedoch weiterhin nicht gegen die Minderheit der Befürworter zu solidarisieren. Zeitgleich erläutert das Max-Planck-Institut für Immaterialgüter und Wettbewerbsrecht in einer Stellungnahme zum Leistungsschutzrecht, dass der Schutz der Presseerzeugnisse im Urheberrechtsgesetz bereits ausreichend geregelt ist und warnt vor dem LSR. Die Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht sowie mehrere führende Professoren, Rechtsanwälte und Richter schließen sich an. In den vergangenen Jahren haben bereits der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., BDI, und der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, BITKOM, vom LSR abgeraten. 29. November 2012. Zu später Stunde findet im Deutschen Bundestag die erste Lesung zum LSR statt. In der Debatte werden zahlreiche Für- und Gegenargumente angeführt. Sie wird auf Twitter lebhaft kommentiert. Politiker von SPD, den Grünen, der Linken und sogar ein Sprecher der FDP argumentieren gegen das LSR. Zunehmend werden in der Medienberichterstattung öffentlich Zweifel geäußert. Dezember 2012. Aller Widerstand ist bis heute gescheitert. Öffentliche Proteste von Netzgemeinde, Meinungsführern, Politikern aller Parteien, Wirtschafts- und Juristenverbänden bleiben wirkungslos. Es ist ruhiger geworden in der LSR-Debatte, der Prozess der Gesetzesänderung nimmt weiter seinen Lauf. Es scheint, als erlaube unsere Bundesregierung, dass wenige Wirtschaftsvertreter mit nicht haltbaren Argumenten einen größeren Einfluss auf unsere Rechtsprechung haben als eine Vielzahl an Experten mit validen Argumenten. Geduldet und gestützt wird diese Entwicklung von Pressevertretern, die nicht nur ihre eigenen Interessen dadurch vertreten sehen, sondern auch mit ihrer meinungsbildenden Macht die Regierung unter Druck setzen können. Als Resultat ist die breite Öffentlichkeit über das LSR und seine möglichen Konsequenzen für unsere Medienlandschaft schlecht bis gar nicht informiert. Das Leistungsschutzrecht ist ein großer, wenn auch überaus zweifelhafter Erfolg für den Lobbyismus. Die Kritik der Piratenpartei Deutschland wendet sich dabei weniger an die Verlagsindustrie und ihre Vertreter, sondern vielmehr an die Bundesregierung, die dies zulässt. Das Ausmaß des Einflusses, den die Bundesregierung der Verlagswirtschaft am Beispiel des LSR erlaubt, lässt sich erahnen. Die Piratenpartei Deutschland fordert unter anderem aus diesem Grund die Offenlegung der Einflussnahme von Interessensverbänden und Lobbyisten auf politische Entscheidungen, um demokratischen Prozess zu schützen und die Grundlagen von Entscheidungen transparent zu machen. Die überproportionale Einflussnahme einzelner Gruppen durch die Verlagerung der politischen Willensbildung in informelle Beziehungsnetzwerke außerhalb des formalen Gesetzgebungsprozesses lehnen die Piraten ab. Die Piratenpartei Deutschland fordert im Einzelnen erstens Lobbyregister für den Bundestag, in das sich Interessensvertreter und Interessenvertretungen verpflichtend eintragen müssen, um einen Hausausweis zu erhalten und die Möglichkeit zu bekommen, bei Gesetzesvorhaben durch den Deutschen Bundestag angehört zu werden. Zweitens klare und umfassende Regelungen zum wirksamen Vorgehen gegen Abgeordnetenbestechungen, um die Rechtslage an den globalen Mindeststandard der von Deutschland bereits 2003 unterzeichneten, aber mangels Umsetzung in deutsches Recht immer noch nicht ratifizierten UN-Konvention gegen Korruption, UNCAC, anzupassen und Deutschlands internationale Schlusslichtrolle bei der Korruptionsstrafbarkeit von Abgeordneten zu beenden. Drittens. Eindeutige Aussagen zur Höhe der Nebeneinkünfte von Abgeordneten des Deutschen Bundestages sowie die Identifizierung möglicher Interessenskonflikte und Abhängigkeiten. Viertens. Ergänzung des Parteiengesetzes um eine Anzeigepflicht für politisches Sponsoring, um die Praxis der indirekten Unternehmungszuwendungen an Parteien, Bundes- und Landesregierungen zu beenden und um direkte Zurechenbarkeit zwischen Sponsoring und politischem Handeln herzustellen. Fünftens. Einführung von Karenzzeiten für Spitzenpolitiker. Verantwortlich für den Inhalt dieser Pressemitteilung, die Bundespressestelle der Piratenpartei Deutschland. Gesprochen wurde diese PM von Britta Stephan, aka Nanina Nazwekino. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.